1. Korinther, Kapitel 7. Von dem ihr aber mir geschrieben habt, antworte ich, es ist dem Menschen gut, dass er kein Weib berühre. Aber um der Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib, und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet dem Weibe die schuldige Freundschaft, desselbigen gleichen das Weib dem Manne. Das Weib ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Desselbigen gleichen der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern das Weib. Entziehe sich nicht eines dem andern, es sei denn aus beider Bewilligung eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habet. Und kommet wiederum zusammen, auf dass euch der Satan nicht versuche um eure Unkeuschheit willen. Solches sage ich aber aus Vergunst und nicht aus Gebot. Ich wollte aber lieber alle Menschen wären, wie ich bin. Aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott, einer so, der andere so. Ich sage zwar den Ledigen und Witwen, es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich. So sie aber sich nicht enthalten, so lasst sie freien. Es ist besser freien, denn Brunst leiden. Den Ehelichen aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass das Weib sich nicht scheide von dem Manne. So sie sich aber scheidet, dass sie ohne Ehe bleibe, oder sich mit dem Manne versöhne, und dass der Mann das Weib nicht von sich lasse. Den andern aber sage ich, nicht der Herr, so ein Bruder ein ungläubig Weib hat, und dieselbige lässt es sich gefallen, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Und so ein Weib einen ungläubigen Mann hat, und er lässt es sich gefallen, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiliget durch das Weib, und das ungläubige Weib wird geheiliget durch den Mann. Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. So aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Es ist der Bruder oder die Schwester nicht gefangen in solchen Fällen. Im Frieden aber hat uns Gott berufen. Was weißt du aber, du Weib, ob du den Mann werdest selig machen? Oder du Mann, was weißt du, ob du das Weib werdest selig machen? Doch wie einem jeglichen Gott hat ausgeteilet, ein jeglicher, wie ihn der Herr berufen hat, also wandele er. Und also schaffe ich's in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen, der zeuge keine Vorhaut. Ist jemand berufen in der Vorhaut, der lasse sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und die Vorhaut ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, darinnen er berufen ist. Bist du als Knecht berufen, sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so brauche das viel lieber. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Gefreiter des Herrn. Desselbigen gleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Ein jeglicher, liebe Brüder, worinnen er berufen ist, darinnen bleibe er bei Gott. Von den Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung, als ich Barmherzigkeit erlanget habe von dem Herrn, treu zu sein. So meine ich nun, solches sei gut um der gegenwärtigen Not willen, dass es dem Menschen gut sei, also zu sein. Bist du an ein Weib gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du aber los vom Weibe, so suche kein Weib. So du aber freiest, sündigest du nicht. Und so eine Jungfrau freiet, sündiget sie nicht. Doch werden solche leibliche Trübsal haben. Ich verschone aber euer gerne. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Weiter ist das die Meinung, die da Weiber haben, dass sie seien, als hätten sie keine, und die da weinen, als weineten sie nicht. Und die sich freuen, als freueten sie sich nicht, und die da kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, dass sie dieselbige nicht missbrauchen, denn das Wesen dieser Welt vergehet. Ich wollte aber, dass ihr ohne Sorge wäret. Wer ledig ist, der sorget, was dem Herrn angehöret, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber freiet, der sorget, was der Welt angehöret, wie er dem Weibe gefalle. Es ist ein Unterschied zwischen einem Weibe und einer Jungfrau. Welche nicht freiet, die sorget, was dem Herrn angehöret, dass sie heilig sei, beide am Leibe und auch am Geist, die aber freiet, die sorget, was der Welt angehöret, wie sie dem Manne gefalle. Solches aber sage ich zu eurem Nutz, nicht, dass ich euch einen Strick an den Hals werfe, sondern dazu, dass es fein ist und ihr stets und unverhindert dem Herrn dienen könnet. So aber jemand sich lässet dünken, es wolle sich nicht schicken mit seiner Jungfrau, weil sie eben wohl mannbar ist, und es will nicht anders sein, so tue er, was er will. Er sündiget nicht, er lasse sie freien. Wenn einer aber sich fest vornimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat, und beschließt solches in seinem Herzen, seine Jungfrau also bleiben zu lassen, der tut wohl. Endlich, welcher verheiratet, der tut wohl, welcher aber nicht verheiratet, der tut besser. Ein Weib ist gebunden an das Gesetz, solange ihr Mann lebet. So aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, sich zu verheiraten, welchem sie will. Allein, dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber, wo sie also bleibet, nach meiner Meinung. Ich halte aber, ich habe auch den Geist Gottes.